genau uns wirklich bewusst ist, wen wir da anbeten. Weißt du, das ist nicht ein kleiner Gott oder ein, weißt du, wenn wir sagen, wir beten an mit dem Himmel, dann beten wir an in diesem Raum, wo Gott selber zu Hause ist. Weißt du, in der Bibel gibt es einige, die wirklich in den Thronsaal hineingeschaut haben. Johannes, der Apostel, ist einer. Aber Hesekiel im Alten Bund ist ein anderer. Und er beschreibt hier, wie er die vier lebendigen Wesen sieht um den Thron herum. Und dann erhebt sich sein Blick, Hesekiel 1, Vers 26, und er sagt, und oberhalb des festen Gewölbes, das über den Häuptern der vier lebendigen Wesen war, befand sich, wie das Aussehen eines Saphirsteines, etwas wie ein Thron. Und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben ihm auf eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah, und jetzt kommt's, wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das rings um ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts. Und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um ihn her. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, da geht Feuer aus von diesem Gott. Also da geht Kraft aus von diesem Gott. Also wenn wir diesen Gott anbeten, dann heißt es, wir machen uns eins mit denen vor seinem Thron, die ihn anbeten, mit den 24 Ältesten. Mit den vier lebendigen Wesen. Wir machen uns eins. Weißt du, wir machen uns eins in dieser Anbetung. Und wir können nicht anders, als in diesen Raum, der von Feuer erfüllt ist, einzutreten. Halleluja. Und ich möchte, dass wir einfach nochmal das singen. Und ich bete dich an, nur diesen Refrain. Und ich bete dich an. Und dass wir wirklich ganz bewusst in diesen Raum des Feuers hineingehen. Und dass wir ihn anbeten in Gemeinschaft mit diesem Feuer. Also da ist Feuer, das auf unsere Anbetung kommt, wenn wir uns bewusst machen, wen wir anbeten. Wir beten den Feurigen an. Wir beten den an, der mit Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Oh, wir beten den an, von dem wir Kraft empfangen. Kraft aus dem Himmel. Wir beten den an, der das Stärkste ist im ganzen Universum. Wir beten den an, der alle Macht hat, alle Herrlichkeit. Also, lasst uns reingehen in diesen Raum des Feuers, gerade jetzt. Oh, und ich bete dich an. Come on, alle. Und ich bete dich an. Und ich bete dich an. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, Halleluja. Und Elia sagte, und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der ist der wahre Gott. Und vielleicht bist du hergekommen mit Problemen in deinem Leben, vielleicht bist du hergekommen mit Situationen in deinem Leben, die dir Not machen. Vielleicht bist du einfach auch hergekommen mit einem unstillbaren Hunger nach Gott, wo du sagst, Herr, ich brauche mehr von dir. Und ich sage, unser Gott ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Unser Gott ist der Gott, der mit Kraft antwortet. Unser Gott ist der, der im Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Fire. Jesus. Oh, streck dich aus an diesem Gott. Oh, komm, lass uns nochmal anbeten und ich bete ihn an. Oh, oh, oh. Und ich bete. Kraft geht aus. Gott, sein Thron. Sein Thron ist das Kraftzentrum des ganzen Universums. Halleluja. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Wie wäre es, wenn heute an diesem Muttertag die Mütter nicht nur einfach eine nette Segnung bekommen würden, sondern eine frische Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Wie wäre es damit? Halleluja. Glory. Glory. Also alle, die Mütter sind hier in diesem Raum. Kommt ganz schnell nach vorne. Kommt ganz schnell nach vorne. Der Heilige Geist möchte was geben. Ihr seid Schlüsselpersonen im Reich Gottes. Ihr seid diejenigen, die die Zukunft bestimmen, die Zukunft dieser Welt. Halleluja. Ihr seid diejenigen, deren Gebete einen Unterschied machen für die Zukunft dieser Welt. Gott hat euch Kinder anvertraut. Und egal, ob sie ganz klein sind oder ob sie schon erwachsen sind, eure Gebete haben enorme Macht. Und deswegen setzen wir heute Morgen frei, dass eine ganz neue Kraft, ein ganz neues Feuer auf eure Gebete kommt, dass der Heilige Geist euch heute Morgen ganz neu taucht. Im Heiligen Geist und mit Feuer für diese wichtige Berufung, für diese Schlüsselberufung in seinem Königreich. Diese Berufung, Mutter zu sein. Diese Berufung, neues Leben hervorzubringen. Diese Berufung, Kinder groß zu ziehen. Und dann, wenn sie groß sind, weiter im Geist für sie einzustehen und für sie zu beten. Und damit die Zukunft dieser Welt zu verändern. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir von ganzem Herzen für alle diese Mütter, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Berufung, die du auf sie gelegt hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für den Segen, den du ihnen anvertraut hast, Herr. Den größten Segen, den man sich vorstellen kann, Herr, Kinder. Oh. Und ich danke dir, Herr, egal durch was sie vielleicht manchmal durchgegangen sind oder noch durchgehen, ich danke dir, Herr, dass sie wissen können, Herr. Herr, dass ihr Dienst, dass ihr Auftrag kostbar ist in deinen Augen, Herr. Und Herr, wer im Kleinen treu ist, den wirst du über vieles setzen. Und so bitten wir dich heute Morgen, Heiliger Geist, dass du jeder Einzelnen dieser Mutter, Herr, dass du ihr eine neue Zuteilung gibst, Herr. Dass du ihr eine neue Zuteilung von Heiligem Geist und mit Feuer gibst, Herr. Herr, dass du jede Einzelne dieser Mutter neu mit Kraft salbst, Herr. Herr, sodass sie deine Zeugin sein kann, Herr. Herr, nicht erst bis an die Enden der Erde, sondern zuallererst zu Hause in ihren vier Wänden bei ihren eigenen Kindern, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du schon Enkel hast, nimm mir die Enkel mit dazu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang. Empfang gerade jetzt. Ich möchte einmal alle, die vom pastoralen Team da sind, kommt einmal nach vorne. Lass uns den Müttern die Hände auflegen. Und vielleicht auch noch ein paar Glory House Leiter dazu. Weil wir haben viele Mütter. Halleluja. Danke, Jesus. Und lass uns nur eines freisetzen. Lass uns wirklich ein frisches untergetaucht werden im Heiligen Geist. Und lass uns eine frische Taufe mit Feuer freisetzen. Eine Zuteilung der Kraft in Jesu Namen. Auf alle diese Mütter jetzt in Jesu Namen. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Shekara Massa Karada. Oh, das gute Werk, das er begonnen hat, er wird es vollenden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Oh Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, frisch im Heiligen Geist mit Feuer. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr anderen, streckt einfach die Hände aus, sie betet für sie mit dem Geist. Wenn du über Livestream zuschaust, du bist eine Mutter, dann empfang im Geist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, frische Zuteilung. Tauf im Heiligen Geist. Und mit Feuer. Oh, in Jesus' Name. In Jesus' Name. Jesus' name, in Jesus' name, oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, oh, in Jesus' name, oh, in Jesus' name, oh, in Jesus' name, Jesus, Jesus, yes, you too, Halleluja. Oh, in Jesus' Name. Danke, Vater. Heilig Geist. Feuer. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Wow. There it is. Power of God. Oh, Strom. Strom. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Strom Gottes. Ah, Jesus. Yes, Lord. Strom Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Im Heiligen Geist mit Feuer. Jesus. Im Heiligen Geist. Und mit Feuer. Jesus. Halleluja. Halleluja. Du bist keine Mama, oder? Halleluja. Jesus. Glory. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Im Heiligen Geist und mit Feuer. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wem von den Müttern wurde noch nicht gedient? Im Heiligen Geist und mit Feuer. Hier sind noch. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, wo? How? Fun. Oh, Jesus. Im Heiligen Geist und mit Feuer. Jesus. Oh, im Heiligen Geist und mit Feuer. Wer noch? Jesus. Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mein Lord. Hey. Wer hat noch nicht? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Shekara Mandara. Oh, Shekara. Halleluja. Halleluja. Komm, geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus für all die Mütter. Halleluja. Halleluja. Und Achtung, ihr Mütter, bevor ihr euch hinsetzt. Einige Mitarbeiter von uns haben etwas für euch gebacken. Liebevoll, in Handarbeit, extra für euch. Und die Ordner wollen euch das gerne geben, bevor ihr euch am Platz setzt. Also, ihr Ordner bringt einfach ganz schnell, sie holen es gerade. Also bleibt noch ganz kurz hier vorne und geht nicht zum Platz, bevor ihr es nicht bekommen habt. Das ist was Leckeres. Also, Halleluja, genau, hier kommt's. Also, genau, vielleicht kann jemand hier auf die andere Seite kommen und von dort aus durchgeben. Okay, preist den Herrn. Komm, geben wir ihm nochmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank für euren wunderbaren Dienst. Das ist der Hammer. Ihr seid der Hammer. Ihr seid Holy Ghost Mummies. Heilig Geist Mütter. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann werden wir jetzt gleich noch eine Kindersegnung haben. Halleluja. Wir taufen ja bei uns nicht die Kinder, weil wir glauben, dass sie das nach ihrer eigenen Entscheidung für Jesus tun sollen. Aber wir segnen die Kinder. Und in Markus 10, Vers 13 bis 16 heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Halleluja. Und ihr Lieben, wenn wir segnen, dann ist es nicht nur ein Wort, sondern wenn wir segnen, bedeutet das, dass Kraft zugeteilt wird, die das bewirkt, was der Segen aussagt. Okay? Und heute Morgen haben wir ein Kind, das gesegnet wird. Ja, wir hatten ja erst vor nicht so langer Zeit eine Kindersegnung, aber wir haben ein Kind, das gesegnet wird. Und ich möchte die Eltern bitten, mit dem Kind nach vorne zu kommen. Wo seid ihr, Jules? Wo sind sie? Ah, da, ja, genau, da hinten. Okay, komm nach vorne. Halleluja. Ihr könnt das Pult runternehmen. Wolfgang, könnt das Pult runternehmen. Halleluja. Okay. Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Brauche ein Mikrofon. Okay, das sind wer? Das ist die Ketia. Das ist die Ketia. Geboren am 20. Februar 2025 in Filderstadt. Also das ist eine echte Filderstädterin. Halleluja. Preis den Herrn. Und das ist? Claudia. Claudia und? Ich bin Jules. Jules. Halleluja. Sie haben noch ein zweites Kind, das ist im Kinderdienst oben. Ja. Ja, bei den Monoproppen, das ist schon gesegnet. Amen. Und heute wird Ketia gesegnet. Und kann Irina nach vorne kommen? Und auch vom pastoralen Team, wer da ist, kommt einfach mit nach vorne, dass wir sie segnen. Okay. Halleluja. Genau. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ihr habt eine wichtige Aufgabe vom Herrn bekommen. Ich habe mal Bill Johnson gehört, der gesagt hat, man muss Kinder drei Dingen aussetzen grundsätzlich. Und ich glaube, das ist wirklich wahr. Vielleicht kann man auch noch andere Sachen finden, aber ich glaube, drei wesentliche Dinge. Das eine ist die Gegenwart Gottes. Man muss Kinder der Gegenwart Gottes aussetzen. Es ist wichtig, dass sie die Gegenwart Gottes auch in einer Gemeinde im Lobpreis erleben, dass sie die Atmosphäre der Gegenwart Gottes spüren. Deswegen haben wir bei uns von klein auf Kinderdienst auch schon für die Wonneproppen ab 0 Jahre, da geht es schon los, sie der Gegenwart Gottes auszusetzen. Das Zweite, was wichtig ist für Kinder, wenn sie aufwachsen, ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, sie brauchen die Gemeinschaft mit der Familie Gottes. Ja. Und damit sie einfach auch Rückspiegelung haben. Und je älter sie werden, umso wichtiger ist es, dass sie Gleichaltrige haben, die auch im Glauben unterwegs sind. Ja. Und das Dritte, was er gesagt hat, und das finde ich interessant, aber ich glaube wirklich, das ist eine gute Sache, man sollte Kinder grundsätzlich, natürlich altersgemäß und so, wie sie es vertragen können, man sollte Kindern der Not der Welt aussetzen. Das heißt nicht, dass man sie in Not bringen soll, aber das heißt, dass man ihnen nicht nur sozusagen die Herrlichkeit Gottes, die wir haben und die wir genießen dürfen, zeigen soll, sondern auch die Nöte der Menschen. Das heißt, die Nöte der Kranken, die Nöte der Armen, die Nöte der Menschen, einfach die ohne Jesus sind, damit sie einfach etwas vom Herzen Gottes aufnehmen. Und ich glaube, dass Gott euch Weisheit geben wird und ich glaube, dass Gott euch Autorität geben wird. Und wenn wir Ketia heute segnen, dann werden wir nicht nur Ketia segnen, sondern wir werden auch euch als Eltern segnen mit dieser Weisheit und mit dieser Klarheit und mit dieser einfach mit dieser Inspiration vom Heiligen Geist. Man könnte noch so viel sagen über Erziehung und was weiß ich was, aber das ist jetzt keine Predigt, sondern wir wollen euch einfach segnen mit all dem, was ihr braucht, um euer Kind in Gott, in Jesus, in seiner Liebe, in seinem Segen, in seiner Gemeinde, in seiner Gemeinschaft, in seiner Herrlichkeit aufzuziehen. Halleluja. Und jedes Kind, das bei uns gesegnet wird, bekommt immer einen persönlichen Vers auch mit und nachher könnt ihr die Karte abholen. Ich muss sie noch unterschreiben, sehe ich gerade. Ja, also holt sie euch nach dem Gottesdienst, okay. Halleluja. Und der Bibelvers für Ketia, dem man nun steht, in Psalm 9, Vers 3, da heißt es, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Halleluja. Halleluja. Lass uns die Hände auflegen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Ketia Demanu. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du von klein auf wirklich diesen Lobpreis in ihr Herz legst, Herr. Herr, dass du wirklich in ihr Herz einfach dieses natürliche Bedürfnis, ihren Schöpfer groß zu machen, hineinlegst, Herr, dass es von klein auf hochkommt, Herr. Und Herr, indem sie dich anbeten lernt und dich preisen lernt, Herr, danke ich dir, Herr, dass dein prophetischer Fluss hervorkommen wird, Herr. Dass sie im Geist sprechen wird, Herr. Dass sie im Geist prophezeien wird, Herr. Dass im Geist Dinge durch sie hervorkommen werden, Herr. Und dass sie von klein auf wirklich ein Licht ist, Herr. Ein Licht auch für ihre Umgebung, Herr. Licht und Salz für die Welt um sich herum, Herr. Licht und Salz für ihre Familie, Herr. Licht und Salz für den Kindergarten, wenn sie in den Kindergarten gehen. Licht und Salz in der Schule, Herr. Licht und Salz auf all den Stationen, Herr. Herr, die sie vor sich hat. Wir segnen dich, Ketia, in dem Namen Jesus heute Morgen mit der Kraft vom Himmel. Wir segnen dich mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Wir segnen dich mit seiner Liebe in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Wir segnen dich mit seiner Herrlichkeit, wir segnen dich mit Gesundheit, mit Kraft, mit Freude, dass du dich an jedem Tag und in jeder Minute wirklich an deinem Herrn freuen kannst. Wir segnen Halleluja. Dich mit Tanzen und mit Lachen und wir segnen dich mit dem Schutz des Blutes von Jesus. Wir sagen, kein Pfeil des Bösen wird an dich rankommen in Jesu Namen. Danke, du wirst deinen Lauf laufen. Einfach, du wirst den Siegeskranz der Amen. Herrlichkeit einfach nehmen. Ich segne dich in Jesu Namen. Halleluja, mit einer wunderschönen Kindheit. Mm. Halleluja. Oh, danke, Jesus, mit deiner Familie. Jesus. Oh, Halleluja, danke, mit dem Himmel auf Erden. Halleluja. In danke, Jesu Namen. Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Astrid, segne die Eltern. Segne die Eltern, okay? Wir legen euch als Eltern auch die Hände auf. Danke, Herr, für diese Eltern. Danke für dieses Elternherz. Ich danke dir, Herr, für Weisheit. Für Weisheit. Weisheit. Weisheit, Herr. Ich danke dir auch für Autorität. Wenn sie sprechen, dann geschieht es in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, für weise Entscheidungen. Ich danke dir, Herr, für Schutz und Bewahrung auch für die ganze Familie. Schutz vor Angriffen des Feindes. Schutz auch vor Angriffen wegen ihrer Hautfarbe. Ich danke dir, Herr, dass diese Familie ein Vorbild ist für die Welt. Amen. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine Familie nach dem Herzen Gottes. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, danke, Herr, für Jesus. Deine Herrlichkeit. Herrlichkeit, eine neue Dimension danke, der Herrlichkeit. Setze ich frei bei eurem Leben. Herrlichkeitserziehung. Erziehung aus dem Himmel. Amen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du in Autorität, in Liebe gibst, Herr. Halleluja. Liebe in Autorität, Herr. Zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort, die Konsequenz, Herr, die Liebe, Herr, der Trost, Herr, die Ermutigung, Herr, die Korrektur, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass es das Richtige zum richtigen Zeitpunkt durch sie fließen wird, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Eine Familie nach deinem Herzen, die wirklich ein Leuchtturm ist, Herr, in ihre ganze Umgebung strahlt. Dass die Menschen um sie herum wirklich positiv eifersüchtig werden und sagen, boah, von euch geht sowas aus, geht so eine Kraft aus, eine Freude, eine Liebe, eine Herrlichkeit. Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen, auch wir segnen euch, auch mit Frieden, Frieden in eurem Haus, Frieden Jesus. Miteinander, Frieden mit den Kindern, in Jesu Namen, Herr, wir preisen und wir loben dich. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, hattest du noch was? Okay. Halleluja, Jesus. Ich habe ein Wort für euch empfangen. Africa should be saved. Halleluja. Und ich setze das frei für euch. Also, was in Apostelgeschichte 1,8 steht. Also, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und am Ende der Welt. In Jesu Christi mächtigen Namen spreche ich also zu. Also, dass Pläne Gottes für eure Familie, für euer Dienst, Amen. Also für eure Kinder zustande kommen. In Jesu Christi mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir lieben euch. Ihr seid so kostbar. Wir sind dankbar dem Herrn, dankbar, dass ihr Teil der Familie Gottes seid. Halleluja. Geben wir ihm mal noch einen kräftigen Applaus dieser wunderbaren Familie. Hey. Ja, bitte. Halleluja. Sei gebläst. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Wow. So gut. Family. Amen. Family. Ja, gestern hatten wir noch ein wichtiges Family-Event. Und zwar hat unser Leiter von Glory Life Augsburg oder Teil des Leitungsteams von Glory Life Augsburg, der Erich, hat geheiratet gestern. Halleluja. Sie sind heute noch nicht hier. Auch Christian ist nicht hier, der hat die Trauung gemacht gestern mit Moni zusammen. Waren sie dort? Die haben ein bisschen weiter weg geheiratet in ich weiß gar nicht, irgendwo in der Pfalz, Oberpfalz, glaube ich, genau, oder Franken, genau, im Fränkischen, ja, genau, da haben sie geheiratet. Also da war gestern große Feier, preist den Herrn. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle, Amen. Preist den Herrn, danke Jesus. Danke Jesus. Okay, dann wollte ich mich noch bedanken bei euch für alle eure Gebete, auch letzte Woche ganz speziell. Wir waren ja am Montag waren wir in München bei der Revival Night. Das ist so eine monatliche Veranstaltung, überkonfessionelle Veranstaltung, die vor allen Dingen von jungen Leuten auch besucht wird. Und da waren gut 500-600 junge Leute zusammen und die waren so hungrig, wirklich nach mehr vom Heiligen Geist. Ich glaube, wir haben ein paar Fotos da, könntet ihr einblenden bitte da oben. Da war so ein Hunger wirklich zu sehen. Vielleicht könnt ihr als erstes das Video einblenden, genau. Ja, das war die Veranstaltung, genau. Mach mal Ton bitte. Ton. Da. Halleluja. War zu spüren, einfach im Raum. Können die Fotos auch noch zeigen. Es sind Wunder passiert, einige starke Sachen. Ich habe es am Donnerstag schon erzählt. Zum Beispiel eine Skoliose, Wirbelsäule, die nachvollziehbar krumm war, hat sich ausgerichtet in der Herrlichkeit Gottes, war komplett gerade, konnte man nachvollziehen. Eine junge Frau, die vor 6 Jahren einen Schlaganfall gehabt hatte, ihre Hand war kalt und steif. Ist Wärme in ihre Hand gekommen und sie konnte wieder eine Faust machen. Er sagt, die sind alle gesessen. Ja? Während ich gepredigt habe, sind die alle auf dem Boden gesessen. Halleluja. Es wäre auch mal was hier, wir räumen alle Stühle raus. Aber ich dachte mir, das ist doch vielleicht eher nur für junge Leute. Weißt du, na? Okay, die hat auch ein starkes Wunder erlebt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall einige starke Sachen passiert. Ein Mann, der hatte einen Kreuzbandriss gehabt, konnte nicht in die Knie gehen, nicht in die Hocke gehen und so weiter. Und Gott hat ihn komplett geheilt. Alles ging wieder völlig normal. Wirklich eine starke Zeit. Man sieht, der Hunger ist am Wachsen, überall. Amen. Preist den Herrn. Und dann gestern war ich in Oran-la-Ville in der französischsprachigen Schweiz zur Revival School. Da könnt ihr auch mal das Video zeigen. Das ist jetzt französischer Lobpreis. Ja. Oran-la-Ville. Halt mal, da haben wir kein Video. Stimmt, das hat sich nicht übertragen lassen. Ja, okay. Aber ich habe vorher noch ein paar Bilder geschickt zusätzlich. Ich weiß nicht, habt ihr die bekommen? Die müsste in eurem E-Mail-Account sein. Ich habe noch ein paar Bilder geschickt, die ich heute gerade vorher noch bekommen habe. Ja, ich schätze mal, es waren so vielleicht so 400 Leute. Der Raum war packed. Ja. Es waren alles französischsprachige Leute, kamen aus Frankreich, kamen aus der französischen Schweiz natürlich, kamen auch aus Belgien. Eine Schule, wo Leute wirklich für Erweckung trainiert werden. Da ging es darum, wirklich für Erweckung trainiert zu werden. Das ist dort, hat dort in der Gemeinde stattgefunden. Der Saal war voll. Das findet einmal im Monat statt und wirklich sind auch wieder viele, viele Wunder passiert. Ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich hatte zum Schluss keine Zeit mehr, die Leute alle Zeugnis geben zu lassen, weil die Zeit war abgelaufen. Nur noch kurz 2, 3 Leute noch Zeugnis geben lassen können. Also wir werden erst noch mal hören, was auch dann noch per E-Mail reinkommt. Ja, genau, da sieht man es. Ja. Preis den Herrn. Müssen noch 2, 3 weitere Bilder sein, könnt ihr einfach durchlaufen lassen. Es war mit Jean-Luc Traxel, der hat es geleitet, und Catherine Ruanalla. Das waren also Catherine, Jean-Luc und ich, wir waren die 3 Sprecher da bei dieser Konferenz. Ja, auch liebe Grüße von Jean-Luc und auch von Catherine, die ja im Oktober wieder bei uns sein wird. Ja. Catherine Ruanalla aus Australien. Preis den Herrn. Halleluja. Gewaltige Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre für alles, was er tut. Preist den Herrn. Und dann habe ich noch mitbekommen, dass gestern bei Connected ein spezielles Event gab. Und zwar war gestern bei Connected, bei der Jugend, war ein Team von Jugend mit einer Mission da und hat über Mission gesprochen. Sind einige von dem Team, sind da noch einige da heute Morgen? Wer ist denn da? Okay, steht ihr mal kurz auf. Lass mal euch mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Super. Vielen Dank, dass ihr unseren Jugendlichen gedient habt. Wunderbar. Wir segnen euch mächtig, dass ihr auch etwas mitnehmt. Ihr habt gedient, aber wir segnen euch. Komm, streckt mal eure Hände aus zu ihm. Halleluja. In Jesu Namen, wir segnen euch, dass ihr etwas mitnehmt aus der Herrlichkeit Gottes. Eine Zuteilung der Kraft Gottes. Eine Zuteilung der Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Uiuiui. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für alles, was du tust. Gebt mir ihm die Ehre nochmal. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Und ihr Lieben, jetzt habe ich die große Ehre. Heute Morgen hören wir sozusagen die geistliche Mutter dieses Hauses. Halleluja. Am Muttertag ist doch passend, oder? Ja. Sie war von Tag 1 im Gebärungsprozess sozusagen der Glory Life Familie, der Glory Life Bewegung oder des Glory Life Netzwerkes, wie auch immer du es nennen möchtest, war sie dabei seit über 30 Jahren. Wir haben am selben Tag geheiratet, am selben Tag wurden wir vollzeitlich und am selben Tag haben wir begonnen, unsere erste Gemeinde zu gründen. Wir haben schon in den Flitterwochen haben wir schon mit der Planung begonnen. Halleluja. Ja, war ich schon sehr beschäftigt. Preis den Herrn. Und so freue ich mich heute Morgen, dass wir das Wort Gottes heute von ihr hören dürfen. Geben wir mal ganz kräftigen Applaus für unsere Pastorin Irina. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja, geht's euch gut? Schön, dass ihr alle da seid. Oh, das ist wunderbar. Wunderbar ist es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wunderbar ist es, wie wir auch im Lobpreis ihn eingeatmet haben, seine Herrlichkeit eingeatmet haben, seine Präsenz. Wir wurden für diesen Raum geschaffen. Wir wurden nicht für diesen irdischen Raum in erster Linie geschaffen, sondern wir wurden für den Himmel geschaffen. Wir kommen ja aus dem Himmel. Oh, siehst es an diesen Babys, die kommen doch direkt von oben. Und welche Ehre, wie wunderbar. Ja, wir sind wirklich für alle Kinder, Familien von Herzen dankbar, weil wir glauben, dass noch ganz viele dazukommen, ganz viele Familien, dass es hier wimmelt von Kindern. Und Halleluja, immer, immer mehr und von jedem Einzelnen. Und vom Heiligen Geist, Halleluja, er ist so wunderbar, er ist unser Fürsprecher, er ist unser Täufer, der uns im Heiligen Geist tauft, er ist unser, er ist der Paraklet, er ist der Tröster, der uns tröstet, wenn mal alles zu viel wird, wenn eine schlechte Nachricht kommt, wenn es ja irgendwie runterdrücken möchte. Er tröstet uns. Das ist echt so wunderbar. Er ist wirklich unser bester Freund. Also Gott ist nicht weit weg. Auch wenn wir so empfunden, als El Shaddai Adonai. Er ist der wirklich allmächtige Gott, ist der starke Gott. Aber er ist der nahe Gott gleichzeitig. Er ist nah. Er ist unser Herr. Er ist unser Freund. Er ist unser Geliebter. Er ist unser Bräutigam. Er ist der, der uns Wohnung genommen hat. Er ist der, der uns liebt von ganzem Herzen. Und es ist so wichtig, ja, dass wir das immer wieder hören. Einfach weil die Geister dieser Welt was anderes sagen und der Verkläger der Brüder auch immer wieder was anders sagt. Der sagt dir ständig, du passt nicht und irgendwas stimmt mit dir nicht und so weiter. Aber ich sag dir heute, du bist bedingungslos geliebt und du bist passend gemacht für Gott. Und er hat's gemacht. Das ist auch so gut. Weißt du, wir mussten es nicht machen. Wir konnten es gar nicht machen. Wir konnten uns nicht gut machen. Wir konnten uns nicht angenehm machen vor Gott. Wir können es immer noch nicht. Er hat uns angenehm gemacht. Weißt du, so wunderbar. Durch das Opfer von Jesus hat er uns angenehm gemacht vor Gott. Er hat die Sünde abgewaschen. Er hat diese Natur der Sünde, des Sünderseins rausgenommen aus uns. Juhu, bist du froh? Kein Sünder mehr, sondern Gerechte. Wir können doch sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr. Unsere Natur ist nicht mehr Sünder, sondern unsere Natur ist gerechter. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist die Gerechtigkeit Gottes geworden. Ist so wichtig. Wir müssen wissen, wer Gott ist und wir müssen auch wissen, was er aus uns gemacht hat, wer wir sind, damit wir diesen Platz und das, was Gott für uns in dieser Welt vorhat und zu tun hat, damit wir diesen Platz einnehmen können. Und es ist wichtig, weil ich sage, du bist wichtig. Es ist wichtig, dass jeder von uns seinen Platz einnimmt. Und es geht nur durch den Heiligen Geist, der uns füllt, die ganze, der in uns ausgegossen ist und der uns aber ständig weiter füllt. Er ist die dritte Person Gottes. Und er ist genauso wichtig wie die anderen. Ist ganz wichtig, wir dürfen ihn nicht vergessen. Sagen, naja, der Heilige Geist ist ja so ein Geist, der sich hier so rumschlappt. Nein, er ist eine Person. Und er ist eine unendlich liebenswerte Person. Er ist die Kreativität. Ich liebe ihn so sehr. Er ist kreativ. Er steckt hinter unseren Liedern. Er steckt hinter unseren Gemälden, die Regina malt hier und auch Alexander. Halleluja, er steckt in dir. Weißt du, dass da kreative Kraft ist in dir? Oh, Gott möchte, dass es hervorkommt. Er hat dir was Kreatives gegeben. Vielleicht zu dichten, vielleicht zu backen, vielleicht zu kochen. Halleluja, weißt du, das sind alles seine Gaben. Das, weißt du, auch wenn sie im Irdischen sind sie absolut kostbar. Und sie sind wichtig für uns. Also ich esse gerne. Halleluja. Du auch. Und weißt du, diese Gaben sind stark. Denke nie, es ist was gering. Weißt du, Gott macht diesen Unterschied eigentlich überhaupt nicht. Das ist für ihn alles übernatürlich. Alles, was wir aus dem Herzen der Liebe zu ihm heraus machen, einfach, das ist für ihn unendlich kostbar. Egal, was du gerade machst. Wenn du deinen Kindern den Po abwischst, das ist kostbar für ihn. Halleluja. Und er gibt Kraft für alles. was du tust. Für Gartenarbeit, für Hausarbeit, motz nicht. Wieder diese Hausarbeit. Sag, danke Herr, du gibst mir die Kraft, wieder aufzuräumen und zu putzen und Halleluja. Ich bin voll mit dir. Und wenn es mal schwierig ist, dann erinnere dich an den zur Hilfe Herbeigerufenen. Er ist unser Helfer, er hilft uns, er will uns dauernd helfen, aber er will einbezogen werden. Er macht es nicht immer souverän gleich so, sondern er möchte diese Gemeinschaft mit uns. Ja, jetzt auch, wir waren auf Madeira ein paar Tage und wir hatten solche Innenrollos, dass man, kennt ihr die, an so einem Seil gehen die runter, so Plastik, ne? Und hast du runterziehen können. Und davor, hinter war das Meer, ja. Und jedenfalls, weißt du, hier ist ja auch Urlaub, oder? Durch unsere LED-Wand, das ist doch. Auch, wir haben auch öfter mal das Meer hier. Und es war morgens. Und ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe diesen, also es ist für mich ein besonderes Zeugnis, weil die technische Begabung, ja, die ziehe ich mir gerade so. Genau. Und handwerkliche Begabung. Und ich habe das hochgezogen und das ist rausgerissen. Also es ist einfach, ja, genau, raus aus dieser Spule gerissen. Und also konnte man kein Meer sehen, sondern nur diesen Rollo. Und Georg hat geschlafen, das war gut. Weil sonst hätte ich sofort gesagt, Georg, mach das bitte. Aber er schlief. Also habe ich gesagt, diese Gelegenheit ergreife ich. Herr, habe ich mich erinnert an Markus 9. Und da steht, alles ist möglich, dem, der glaubt. Halleluja. Ich habe den zur Hilfe herbeigerufen, den Heiligen Geist. Und also ich hatte erst rumgemacht und so weiter. Unmöglich, wie soll ich das Ding wieder da reinkriegen? Keine Chance. Und dann habe ich, also dann hatte ich diese Bibelstelle. Und ich habe gesagt, Herr, hilf mir. Und ich sage dir, in 0, nichts hatte ich das Ding repariert. Er macht es. Halleluja. Also für mich war das ein großer Durchbruch. Ich habe sonst viele Gebetserhörungen, aber diese technischen Sachen, genau. Also wunderbar. Weißt du, alles. Auch die Bereiche, in denen du vielleicht nicht eine besondere Begabung hast. Er hilft. Er hilft. Er ist in uns. Er möchte nicht, dass wir versagen. Er möchte nicht, das nicht. Sondern er möchte, dass wir alles, was wir tun, dass wir Erfolg haben. Halleluja, bei allem. Ja. Und deshalb, Jesus sagte in Johannes 14, 17, er sagte, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich komme zu euch. Und Jesus ist zu uns gekommen, im Heiligen Geist. Jesus ist da, er ist heute Morgen hier. Er ist seit 2000 Jahren hier. Deshalb hat Tobi auch am Anfang gesagt, der Himmel ist offen. Jesus hat ihn geöffnet. Er hat ihn nicht wieder zugemacht. Halleluja, der Himmel ist offen. Und es ist wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein leben, nicht ich muss jeden Tag neu wieder, wenn ich aufstehe, den Himmel mit Mühe öffnen und vielleicht nach 3 Stunden innigem Gebet, Lobpreis, Binden der Mächte, ist der Himmel wieder offen. Nein, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Jesus hat es gemacht, Jesus hat es gemacht. Weil es wird ganz anders, wenn du sagst, ja, der Himmel über mir ist offen. Vielleicht nicht so stark über meinem ungläubigen Nachbarn schon, aber über mir, über meiner Wohnung, über meinem Leben ist der Himmel offen. Offen, offen, offen. Vielleicht fühlt er sich nicht immer offen an, aber er ist offen, weil Jesus hat sein Werk vollbracht. Halleluja. Und Jesus ist real. Und der Heilige Geist ist real. Er ist nicht der Gott hinter den Bergen bei den 7 Zwergen, sondern er ist da. Er ist da. Und ich hatte es am Donnerstag schon gesagt, er ist, weißt du, wir leben in einer besseren Zeit als Eden. Und man denkt, was, wie kann es besser sein? Eden, da ist sind sie in der Kühle des Abends mit dem Vater gewandelt. Das war doch der Hammer. Aber ich sage, Jesus macht es immer besser. Wenn was daneben geht, dann setzt er einen drauf und macht es besser. Und weißt du, jetzt haben wir ihn in uns wohnen. Adam und Eva hatten ihn nicht in sich. Er war noch außen und sie konnten nur in der Kühle des Abends mit ihm Gemeinschaft haben. Aber wir sind bestimmt, 24 Stunden mit unserem Gott Gemeinschaft zu haben. Oh, in ihm zu sein. Weißt du, das herrlichste Leben, das herrlichste Leben zu führen, weil wir im Wonneland die ganze Zeit leben. Eden, das Wonneland. 24 Stunden und mit Gott nicht nur außerhalb von uns, sondern in uns. Der Heilige Geist ist ausgegossen in uns. Halleluja. Das ist so wunderbar. Ich war diesen Freitag in Stuttgart, hatte einen Termin und saß im Wartezimmer. Und plötzlich ist wirklich, Georg, ist es schon mal ähnlich passiert und einigen von euch wahrscheinlich auch. In einem Nu war es, als ob alles anhält. Als ob alles anhält. Wie ein Zug, der zack anhält. Ich habe mich gesehen am Laufen, in meinem Lauf. Ja. Du bist auch am Laufen. Ja. Wir sind alle in der Rennbahn. Aber in diesem einen Moment war alles, kam alles zum Stopp. Und es war stark, es war nicht unangenehm. Es war ewig, es war wie, als ob die Ewigkeit da ist, wie so, die Ewigkeit ist da. Und mir kam sofort der Psalm 46, 10. Und da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Und weißt du, Gott möchte, dass wir unseren Lauf hier auf der Erde nicht in Hetze, nicht in Stress, nicht im Unfrieden in irgendeiner Weise laufen, sondern er möchte, dass wir ihn aus der Ewigkeit, aus ihm heraus, aus dem Frieden, sag mal Frieden, aus dem Frieden leben. Weißt du, ich hatte wirklich viel zu tun, ich bin echt auch gelaufen, aber da war dieser Moment, Ewigkeit. Und das ist die Realität. Weißt du, wir laufen, aber gleichzeitig, die Ewigkeit ist da. Wow. Und es ist hier so eine in der Message-Übersetzung. Also nehm öfter mal gerne die Message oder guck die im Google nach, die Message-Übersetzung. Der hat wirklich wunderbare Übersetzungen immer wieder. Und da sagt er übersetzt den Psalm 46, 10 so: Halt an! Wirf einen langen, liebevollen Blick auf mich, deinen hohen Gott, über den Umständen, über allem. Halt an. Wichtig. Halt an. Kannst du gerade jetzt, weißt du, diese Gottesdienste und wenn wir zusammenkommen, das ist so wunderbar, weißt du, das sind Zeiten der Ewigkeit, wo wir anhalten und wo wir einen langen, und auch bei dir zu Hause, natürlich, halt einen langen, liebevollen Blick auf den Herrn. Weil er ist alles, was zählt. Und von ihm und aus ihm heraus kommt alles, was zählt. Aus ihm heraus, aus diesem langen, liebevollen Blick auf ihn. Weil er schaut ja zurück, das ist ja das Gute. Er schaut mit einem langen, liebevollen Blick auf dich. Er kennt uns so gut. Er liebt uns. Und sein Blick ist voller Liebe. Sein Blick ist voller Gnade. Und er sagt, boah, halt an. Halt an, halt doch mal an. Sei mal still. Sei mal ruhig. Sei mal ruhig. Ja, wir haben einen Lauf zu laufen. Definitiv. Und es ist kein Aufruf zur Hängematte und jetzt lasse ich meinen Job und mache nur noch Sofaurlaub. Aber es sind diese, immer wieder diese Momente und letztlich ein Lebensstil, glaube ich, den er möchte. Aus der Herrlichkeit, aus dem Atmen der Herrlichkeit. Aber weißt du, wir können es jeden Morgen machen und ich glaube, das wünscht er sich. Einfach mal erstmal anhalten, bevor wir zur Arbeit losjumpen, Kaffee rein und dann geht's los. Halten wir erstmal an. Und jetzt halte ich erstmal an. Und du darfst es, weißt du, auch als Schwabe. Das ist, Gott, auch die Schwaben sollen anhalten. Und die Hessen und die Bayern. Halleluja. Und die Schweizer. Oh. Und die Österreicher. Wir halten immer mal an und wir werfen einen langen, liebevollen Blick auf unseren Herrn. Und weißt du, da kommt so viel in Ordnung. Da ist wieder alles in Ordnung. Oh, was ich in Unruhe versetzen wollte. Weißt du, so viele Sachen wollen uns in Unruhe versetzen. In Umstände um uns rum, du guckst in die Nachrichten, du hörst Leute reden, du sprichst mit Leuten. Oh, alles möchte dich oder sehr viel in Unruhe versetzen. Und Gott sagt, halt mal an, halt mal an, halt mal an, atme mal meinen Frieden ein. Ich bin der Friedefürst und ich habe Frieden für dich. Ich habe Frieden für deine Seele. Also im Geist ist sowieso, sind wir voller Frieden, ist unser wahres Sein. Aber auch für unsere Seele hat er Frieden, für unser Körper. Oh, die atmen auf. Frieden für unsere Körper. Frieden für jede Zelle. Das brauchen wir. Oh, das brauchen wir immer wieder, diese Zeiten. Halleluja, wo wir alles, ja, oh, alles hinlegen und einfach aus dem Frieden herausleben. Und ich glaube, das ist ein großes Kennzeichen, auch für den Leib Christi in der Endzeit, wo alle immer mehr im Unfrieden sind. Wenn sie Leute sehen, die im Frieden sind, die nicht gehetzt sind, die nicht im Stress sind die ganze Zeit, sondern die aus dem Frieden heraus leben. Boah, da werden sie sagen, wie machst du das? Ich habe mich so bekehrt. Mein Bruder, der war immer so im Frieden. Und es hat mich schwer angesprochen. Auch erst nachdem er sich bekehrt hatte, aber dann war er echt im Frieden. Und das ist so wunderbar, weißt du, lass die Leute deinen Frieden sehen. Die müssen nicht nur sehen, natürlich, wir tun gute Werke, absolut, das will Gott, aber lass sie uns aus dem Frieden tun. Aus dem Frieden, nicht gehetzt, aus der Hetze, sondern alles, was wir tun, Herr, ich tue es aus dem Frieden heraus. Du kannst dich morgen hinsetzen und sagen, Herr, alles, was ich heute tun werde, werde ich aus dem Frieden heraus tun. Nicht aus Stress, nicht aus Ärger. Ärgere mich schon über die 5 Leute, die ich heute sehen werde. Nein. Also Schluss. Schluss. Kein Ärger. Raus aus mir. Das tut mir nicht gut. Das tut auch den anderen Leuten nicht gut. Vor allen Dingen, wir sind gesalbt. Und wenn wir uns ärgern, dann hat das Auswirkungen. Genau. Aber nicht nur über uns, sondern auch um uns herum. Aber wenn wir uns entscheiden, nein, ich habe kein Leben im Ärger die ganze Zeit. Also Jesus hat sich auch manchmal geärgert, ja, über die Pharisäer. Das ist der einzig erlaubte Ärger. Da darfst du dich ärgern. Über die Pharisäer. Aber wenn es keine Pharisäer sind, hast du keinen Grund. Sondern sagst du, Herr, ich gebe jetzt allen Ärger ab und ich atme deinen Frieden ein. Ich sage jetzt, Herr, ich werde im Frieden zu meiner Arbeit gehen. Im Frieden, nicht gestresst, nicht schon wieder gestresst, sondern im Frieden und aus dir heraus. Halleluja. Aus dir heraus. Und es gibt eine Freiheit, weißt du, das macht weit. Das macht weit. Dieser Friede und dieses Gefülltsein vom Heiligen Geist, das nimmt die Enge. Das nimmt die Enge. Weißt du, Gott möchte, dass wir eng leben. Eng unter unseren Umständen. Weißt du, wenn dich jemand anspricht und sagt, wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Das ist nicht unser Leben. Wir leben nicht den Umständen entsprechend, sondern über den Umständen. Sag mal, über. Sag mal zu deinem Nachbarn, du lebst über den Umständen. Das ist eine Ebene drüber. In die hat Jesus uns versetzt. Da sind die Sachen schon erledigt. Da sind die Sachen schon erledigt, die dir Ärger und Angst und Stress machen. Da ist es schon erledigt. Halleluja. Das hat Gott für uns. Also, auf dieser Ebene möchte er uns. Nicht immer am Kämpfen, nicht immer am Stressen, sondern aus dem Frieden heraus. Und da schaffen wir viel mehr. Wir wissen, es ist schon geschafft. Du kannst morgen schon sagen, Herr, danke. Mein Tageswerk, das ist schon geschafft. Ich nehme das. Halleluja. Und dann musst du nicht ackern und rennen, sondern dann eins nach dem anderen, souverän. Weißt du, Jesus war souverän. Machen wir. Jesus, hast du Jesus gestresst gesehen, als sie erzählt haben, Lazarus ist gestorben. Jetzt aber mal, mach mal hinne. Und Jesus sagt, ja, boah, jetzt müssen wir echt spurten. Was sagte Jesus? Jetzt bleiben wir erstmal hier und ruhen aus. Ich sage nicht, dass es immer das Richtige ist. Er hat ja auf seinen Vater gehört. Aber lass uns auf den Vater hören. Lass uns auf den Heiligen Geist, der in uns ist, hören. Weißt du, wir leben im neuen Bund nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Deshalb so wichtig, dass wir gucken, was bewegt sich da drin. Da ist ja Gott. Also höre ich und lernen wir immer mehr zu hören, was ist da drin und was ist wirklich Frieden. Weil die Seele, die schreit auch, ich habe Frieden vielleicht. Aber das ist noch kein Friede unbedingt. Warte, bis der Friede kommt. Und der Friede führt. Der Friede ist der Schiedsrichter. Der Friede soll uns führen. Halleluja, das ist so gut. Wir hatten mal eine Entscheidung zu treffen, eine wichtige finanzielle Entscheidung. Und wir mussten die aber innerhalb eines Tages treffen. Und das ist kurz. Aber es ging nicht anders. Und wir dachten im ersten Moment, wir haben Frieden über der Sache. Und dann haben wir die Sache gemacht. Und danach kam plötzlich Unfrieden. Und das ist Gnade Gottes, ja. Und da haben wir zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, du musst uns da wieder raushauen. Du musst uns da wieder raushauen. Herr, hau uns da raus. Und ich sagte, der Herr hat uns rausgehauen. Der Herr hat uns rausgehauen. Weißt du, wenn du ihm vertraust, selbst wenn du mal erst eine Entscheidung falsch triffst, er haut dich raus. Wenn du ihn suchst, wenn du von ganzem Herzen, er sagt, wenn ihr von ganzem Herzen mich sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Er möchte unser Herz. Weißt du, er möchte, dass du dich engagierst in der Beziehung mit ihm. Wir sind nicht nur so passive Gestalten, die irgendwie ja den Segen über uns so rüber klatschen lassen oder so, sondern wir sind in Interaktion mit Gott. Das will er. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Er möchte mit dir reden. Ich liebe es, mit ihm zu reden. Ich sage ihm so meine Sachen und dann sagt er, was er dazu denkt. Und das ist so genial, weil er hat immer noch mal eine andere, nicht immer, aber oft noch mal eine andere Perspektive. Red mit ihm. Bring die Sachen zu ihm. Leb nicht passiv einfach, ja, ich lebe einfach so meine Tage. Nein, wir haben ein Leben zu leben. Lass es uns nicht verschwenden. Und ein Leben mit ihm, im Austausch mit ihm. Und weißt du, er zeigt dir Sachen. Er ist die Liebe. Und er zeigt dir immer die Perspektive der Liebe. Wenn er es ist, er wird dich nicht zu Ärger anstacheln, er wird dich nicht zu Wut anstacheln, sondern er ist die Liebe. Und es heißt hier in 1. Johannes 4, 19, heißt es, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja. Deshalb können wir lieben. Wir wissen und machen es uns bewusst. Er, mein Gott, hat mich zuerst geliebt. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Egal, wer gegen mich ist. Aber Gott ist für mich. Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Ich entschuldige mich. Weiß Gott ist für mich. Und das ist unsere Zuversicht. Weißt du, wir können niemals ohne Zuversicht sein, wenn wir das Wort Gottes nicht von unseren Augen weichen lassen. Auch dieses Wort, dass er uns zuerst geliebt hat. Und dass alles aus seiner Liebe herauskommt. Und dass unser Leben aus Liebe herauskommt. Unsere Motivation. Weißt du, das Leben wird schön, wenn Liebe unsere Motivation ist. Das können wir auch morgens sagen. Wir können morgens sagen, oh, Friede. Und wir sagen, Herr, Liebe ist meine Motivation. Ich liebe heute. Ich bin geboren, um zu lieben. Du bist geboren, um zu lieben. Weißt du, selbst die vielleicht stumpfsinnigste Arbeit, weißt du, zwischendurch, weißt du, wir haben bei jeder Arbeit gibt es Sachen, die mal schwieriger sind oder vielleicht ein bisschen stumpfsinnig, wie auch immer. Aber wenn du es aus Liebe machst, aus Liebe zu deinem Herrn und aus Liebe zu den Menschen, dann wird alles toll. Und dann wird alles sinnvoll. Wenn die Motivation nicht mehr ist, jede andere mit Motivation, das wird langweilig, wird öde, wird fad, wird, ja, ist nicht das Leben. Weil er hat uns das Leben in Liebe gebracht, durch den Heiligen Geist. Da wird Aufräumen schön. Juhu! Wir haben unsere Kerstin hier da. Halleluja. Wir haben zusammen gewohnt. Kerstin hat einen starken Dienst in Berlin. Und wir haben auch Bücher von ihr, auch zum Thema Aufräumen. Halleluja. Lass sie uns mal begrüßen. Toll, dass du da bist. Super. Da wird alles sinnvoll, weil wir es aus Liebe machen. Also sagt nie wieder, oh, ist so völlig sinnlos, was ich hier mache. Was bringt es schon, was ich hier mache? Nein, das wird, ja, es ist sinnlos, wenn du es nicht aus Liebe machst, wenn wir es nicht aus Liebe machen. Aber es wird komplett sinnvoll, wenn wir es aus Liebe machen. Und aus dem Bewusstsein, boah, ich bin so geliebt. Oh, ich bin so der Schatz von meinem Vater. Ich bin sein Liebling. Weißt du, dass du sein Liebling bist? Wie es unser Pastor immer predigt, wie er es in seinen Büchern schreibt. Wir sind der Liebling, das muss ganz tief rein. Ich finde es so toll, bei unseren Neffen und Nichte, es ist so stark einfach. Und unser Neffe Nathy hat diese Woche Abi geschrieben. Und dann hat er eine Sprachnachricht, wir haben natürlich für ihn gebetet und andere haben auch für ihn gebetet. Und dann hat er ein Video aufgenommen und sich bedankt bei allen, die gebetet haben. Und gesagt unter anderem ja. Und das ging, lief gut. Halleluja. Und ich weiß, weil mein Vater liebt mich einfach. Und ich dachte, cool, stark, ja. Amen, er hat es begriffen. Voll. Ja. Weißt du, Gott möchte, dass die Sachen bei dir laufen. Wenn was mal nicht läuft, ja, kommst du nicht unter Verdammnis. Der Vater liebt dich trotzdem. Aber ich glaube, es wird leichter, insgesamt alles, wenn wir diese Wahrheit für uns annehmen, die ja die Wahrheit der Bibel ist, die die Wahrheit ist, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und dass er gute Pläne für uns hat. Und dass er gute Gedanken über uns hat. Gedanken, dass wir erfolgreich sind. Gedanken, dass wir unseren Lauf laufen und dass am Ende der Siegeskranz der Herrlichkeit auf uns wartet. Also das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Zuversicht. Gott ist für dich. Sag mal zu deinen Nachbarn, Gott ist für dich. Er ist für dich. Und lass, ja, weißt du, wir wissen, er ist für uns und wir lieben ihn mit dieser Liebe einfach zurück, dieser Dankbarkeit für alles, was er für uns getan hat. Weißt du, wenn du denkst, boah, ja, was hat er denn getan? Oh, er hat sein Blut vergossen am Kreuz, er hat uns alle Sünde vergeben, er hat uns jede Krankheit geheilt. Er hat uns befreit von allen Mächten der Finsternis, er hat uns hochversetzt, damit wir mit ihm an himmlischen Orten leben können, regieren können von diesen himmlischen Orten aus. Mach dir das immer bewusst. Und er ist für uns, egal, vielleicht gehst du durch eine heftige Zeit, aber Gott ist für dich. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und er will dich erfolgreich dadurch bringen. Er will, dass du geheilt daraus gehst, aus dieser Sache. Erfolgreich, wenn ja, Stürme um dich geweht haben, einfach. Dann sprichst du zu den Stürmen und sagst, schweig und verstumme. Wir müssen nicht alle Stürme einfach über uns so drüber gehen lassen. Sondern wenn Sturm ist, da sagen wir, schweig, Schluss jetzt. Aus die Maus. Ja, ist wichtig. Wichtig nicht diese Passivität. Das sind Geister, glaube ich, auch die Christen immer oder uns ja passiv machen wollen. Dass man, oh, ich kann sich auch nichts mehr machen. Nein, wir haben Autorität bekommen. Das ist auch seine Liebe, weil es ist so seine Liebe. Er hat uns nicht ohne Autorität auf dieser Erde gelassen. Er hat uns mit Autorität auf dieser Erde gelassen. Sonst wäre es echt heftig. Aber wir haben Autorität und die üben wir in Liebe aus. Ja, wir lieben nicht die Mächte, die binden wir, aber wir lieben die Menschen. Wir gehen nie gegen Fleisch und Blut. Sag ich, gehe nie gegen Fleisch und Blut. Halleluja. Sondern wir haben ihn vor Augen. Halleluja. Und er sagt in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie auch ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sie werden es nicht an unseren perfekten Programmen erkennen, dass alles stimmt, Ich bin für Exzellenz, absolut. Aber daran werden die Menschen es nicht erkennen. So viel ist, sie werden es an der Liebe, Liebe zueinander erkennen. Diese Liebe, die auch wenn mal was schief geht und man den anderen am liebsten irgendwo hinschießen möchte. Alle gucken mich fromm an. Diese Liebe, die bleibt. Diese Liebe ist tiefer. Diese Liebe ist keine menschliche Liebe, sondern die Liebe Gottes. Und sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Und sie ist stärker, als was mal vielleicht vorfallen kann. Sie ist stärker. Und weißt du, was Gott beabsichtigt hat? Dass auch wenn mal was ist und Anstoß kommt, was auch immer, dass die Liebe stärker danach ist. Dass du sagen kannst, ich habe die Person lieber danach. Ich habe nicht Bitterkeit Raum gegeben. Ich habe nicht dem Anstoß Raum gegeben, sondern ich habe der Liebe noch weiter mein Herz aufgemacht. Weil ich möchte dich nicht betrüben, Herr. Ich möchte dir keine Schmerzen machen. Wir betrüben ihn, wenn wir uns nicht für die Liebe entscheiden. Und wir sperren uns selber in das größte Gefängnis. Aber wir werden frei, wenn wir sagen, und ich liebe. Und ich liebe. Und ich liebe und ich bin geboren, um zu lieben und die Liebe hier auf diese Welt zu bringen. Ich liebe. Ich bin hier, um zu lieben. Das macht alles sinnvoll. Es macht alles schön, weißt du, das ist der Kit, das ist unsere Energie hier. Ich sage immer hier bei Glory Life, in Jesu Namen kein anderer Geist, außer der Liebe. Und in der Liebe ist alles andere drin. Das ist so gut. Die Liebe macht's gut. Außerhalb der Liebe ist Tod. Verderben. Aber in der Liebe ist Gesundheit, Heilung, Kraft, Stärke. Weisheit. Und es ist schön zu leben einfach. Weißt du, ich komme so gerne hier, weil wir uns so lieben. Absolut. Geht dir das auch so? Ich hoffe. Wenn du sagst, boah, manche lieben mich aber gar nicht, dann sagst du, ich vergebe und ich bin hier, um zu lieben. Ich bin hier, um zu leben. Also wenn ich komme, ist schon mal die Liebe da. Weiß ich, was mit den anderen ist? Aber wenn ich diese Gemeinde betrete, und nicht nur, wenn ich diese Gemeinde betrete, wenn ich zu Hause bin, wenn ich bei meiner Arbeit bin, dann bin ich die Person, die die Liebe an meinen Arbeitsplatz bringt. Yeah. Und die Leute saugen es auf, sie brauchen so, alle sehnen sich nach der Liebe. Wo gibt es Liebe? Die Welt ist kalt, die Welt ist selbstsüchtig. Wenn auch verborgen manchmal. Aber sie gibt ihr Leben nicht hin. Aber die Liebe gibt ihr Leben hin. Halleluja. Vielleicht wird das nochmal ganz aktuell. Das heißt in Johannes 15, 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Jesus sagt es, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Halleluja, wir geben füreinander das Leben hin. Ist dir das bewusst? Du wurdest Christ, damit du gesegnet wirst, 100%. Du wurdest Christ und ein Nachfolger Jesu, um für andere da zu sein, um andere zu lieben. Und das macht glücklich. Wenn du sagst, oh, ich bin so unglücklich, dann sag, Herr, wen kann ich lieben? Zeig mir eine Person, die ich lieben kann, der ich dienen kann, die ich segnen kann, die ich ermutigen kann, die ich stärken kann, die ich trösten kann, für die ich beten kann, um Heilung. Und dein Leben wird glücklich. Das ist das Rezept für glücklich sein. Halleluja. Es gibt eine Geschichte und das ist eine wahre Geschichte. Ich habe die am Mittwoch unserem Lobpreisteam erzählt und in einem Teil des Lobpreisteams. Und es ist ein Vater und der ist mit seinen zwei Söhnen, Teenager-Söhne schon auf jeden Fall, zum Fischen rausgefahren. Und es kam ein Riesensturm auf und das Schiff ist gekentert. Und es war aussichtslos. Und der Vater hatte eine Planke noch von dem Schiff. Und sein Sohn war gläubig. Und der Freund seines Sohnes, der mit war, der war nicht gläubig. Und er konnte nur einer Person diese Planke hinwerfen, damit er nicht untergeht. Und wem hat er die Planke hingeworfen? Nicht seinem Sohn, sondern dem Freund, der nicht gläubig war. Gänsehaut. Und diese Person, der hat sich natürlich bekehrt. Und er reist durch die ganze Welt, ist Pastor und erzählt dieses Zeugnis. Das ist die Liebe von Jesus. Das ist nicht die menschliche Liebe. Die menschliche Liebe, hundertprozentig, natürlich, dem eigenen Sohn, das ist mein Sohn. Aber er hat es dem anderen Sohn, dem Freund hingeworfen. Ist er nicht stark? Weißt du, das ist die Liebe, die in uns ist. Sag nicht, wow, das könnte ich nie. Vielleicht können jetzt in dieser Situation, wenn du jetzt hier sitzt oder so, boah, kann ich mir kaum vorstellen. Aber lass uns vertrauen, dass wenn wir in so eine Situation kommen oder eine ähnliche, dass wir uns dann für die Liebe Gottes entscheiden. Nicht für die menschliche Liebe, sondern für die göttliche Liebe. Oh, Halleluja. Möchtest du das? Das ist das, weißt du, diese Liebe. Aber die fängt nicht erst da an, sondern die fängt da an, wo wir sagen, ich entscheide mich. Ich will nicht mehr nur um mich selber mich drehen. Dass es mir gut geht, dass ich in allem alles habe, sondern ich bin geboren, um zu lieben. So wie mein Herr. Ich bin wirklich ein Nachfolger von Jesus. Ich bin nicht ein Humanist und nicht nur ein Baby im Glauben, sondern, weißt du, wir wachsen auf. Und wenn wir aufwachsen, dann denken wir nicht mehr nur an uns. Sondern wenn wir aufwachsen, dann erkennen wir, das Schönste und das Herrlichste ist zu lieben. Und mit seiner Liebe zu lieben. Und das Gute ist, wir müssen ihm ja sagen, Herr, gib mir diese Liebe. Ja, wenn du ihn noch nicht empfangen hast, dann brauchst du diese Liebe. Und dann wird es nachher eine Möglichkeit geben, auf diese Liebe zu antworten. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast und ihn aufgenommen hast, dann ist diese gleiche Liebe vom Kreuz in dir, die sich hingibt. Halleluja, die nicht die Schotten dicht macht. Oh, den will ich nicht sehen, mit dem will ich nicht reden. Das will ich nicht. Und hier muss ich mich schützen und da muss ich mich schützen. Lass den Herrn dein Schutz sein. Und Liebe, das ist dein größter Schutz. Weißt du, das ist unser Schutz. Wir können uns nicht schützen, letztlich, außer wir lieben. Aber die Liebe ist unser Schutz. Die Liebe ist unser Schutz. Halleluja. Die Liebe ist unsere Weisheit. Wir werden immer Weisheiter. Wir werden immer wissen, egal in welcher Situation wir sind, was wir tun müssen. Halleluja. Bist du entschieden, zu lieben, dich für die Liebe aufzumachen, mehr als je zuvor? Bist du entschieden, glücklich zu werden? Ich habe dir das Rezept für glücklich sein gesagt. Für glücklich sein. Was unser Leben wirklich sinnvoll macht. Was einen Unterschied macht. Ich lebe nicht mehr nur für mich alleine. Ein größerer hat von mir Besitz ergriffen. Und er ist der sich hingegeben hat. Und ich gebe mich hin, meinem Herrn. Und was er sagt, das tue ich. Und es wird das erfüllendste Leben sein. Und das stärkste Leben. Und wir bringen anderen Heilung. Und wir bringen anderen Befreiung. Und wir bringen anderen Ermutigung und Stärkung. Eine Bibelstelle habe ich noch für euch hier. In 1. Petrus 4,8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig, anhaltend, weißglühend liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wir lieben einander nicht nur so kurz, sondern anhaltend. Vielleicht bist du in einer schwierigen Ehe. Kann sein. Dann sagt dir Gott, lieb beständig. anhaltend, weißglühend. Vielleicht hast du mit irgendeiner Person Schwierigkeiten. Die beständige, anhaltende, weißglühende Liebe ist in dir. Oh, nicht so ein bisschen Liebe, sondern weißglühend, sag mal weißglühend. Weißglühende Liebe ist in uns. Feurig, ja? Das ist feurige Liebe ist in uns. Feurige Liebe. Nicht eine Liebe, der alles egal ist, die Luschi, Lisch, ja, Lischi, Luschi ist. Sondern eine weißglühende Liebe, die auch nicht, wenn wir unterschiedlicher Meinungen sind, politischer Meinung, was auch immer, ist die Liebe anhaltend. Ob du dich hast impfen lassen oder nicht. Wir lieben einander, ja? Ich weiß von einer gemeinen Mann. Da kannst du kaum mehr hingehen, weil du geimpft bist. Da darfst du dich nicht taufen lassen, weil du nicht, wenn du geimpft bist. Come on! Es kann nicht wahr sein. Wir werden uns hier, ich sage das wirklich prophetisch, nie über solche Sachen zerstreiten. Seid ihr einverstanden? Hier ist der Herr. Das Evangelium. Nicht Meinung. Da kann jeder seine Meinung haben. Aber wir sind uns eins im Wichtigsten, dass er die Liebe ist, dass wir geliebt sind und dass wir einander anhaltend, beständig und mit weißglühender Liebe lieben. Amen. Amen. Danke, Herr, für deine weißglühende Liebe. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Streck dich aus. Herr, wir danken dir für deine anhaltende, weißglühende Liebe, die du zu uns hast. Herr, du hast uns zuerst geliebt. Wir danken dir, dass dieselbe Liebe, die du zu uns hast, in uns ist. Und dass wir ein so kostbares Leben bekommen haben von dir. Ein Leben der Liebe. Ein Leben, in dem wir uns für die Liebe entscheiden, jeden Tag. Und danke, dass sie in uns ist. Dass die Liebe, deine Liebe in Fülle, wo wir dich aufgenommen haben, in uns ist. Und Herr, wir lassen uns nicht abbringen. Wir werden die Liebe nicht erkalten lassen. Sondern Herr, hier sind wir und wir danken dir, auch dass du uns hilfst, Heiliger Geist, dass wir einander anhaltend, beständig und weißglühend lieben, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern wir leben, um zu lieben. Halleluja, danke Herr, dass du uns heute das Geheimnis des Glücklichseins und den Sinn unseres Lebens gezeigt hast. Herr, danke, dass du uns auf dieser Spur hältst. Herr, dass wir nicht wieder wegkommen davon, sondern dass wir wissen, das ist das Wichtigste, Herr. Halt mich auf dieser Spur. Halleluja, auch ihr im Livestream, ihr seid voll dabei. Herr, wir geben uns wirklich dir hin. Und wir danken dir so sehr, dass du uns die Liebe vorgelebt hast. Herr, deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir hier, weil du uns gezeigt hast, was die echte Liebe ist. Die nicht an sich selber denkt, sondern die sich hingibt. Für die Freunde. Herr, du hast dich für uns hingegeben und sogar als wir noch nicht deine Freunde waren. Und wir danken dir, dass diese gleiche Liebe da ist. Und dass wir deshalb über Anstöße und was auch immer mal vorkommt, dass wir drüber kommen, weil deine Liebe in uns ist. Halleluja. Und diese Liebe, und ich sage das hier bei Glory Life, die Liebe wird nicht erkalten. Wir werden es nicht zulassen, dass die Liebe erkaltet. Sondern danke, Herr, dass die Liebe immer mehr zunimmt, Herr. Und immer weißglühender ist, Herr, die wir zueinander haben. Halleluja. Ich danke dir, die wir zu allen Menschen haben, zum ganzen Leib Christi. Danke für eine weißglühende Liebe auch, Herr. Wir lieben die anderen Gemeinden, Herr, mit weißglühender, beständiger, anhaltender Liebe. Wir lieben die Andersgläubigen, Herr. Die komischen, die nervigen, die wie auch immer, Herr, mit weißglühender, sogar die langsamen Autofahrer vor uns, mit weißglühender Liebe. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Glory. Preis den Herrn. Das ist eins. Beständig. Sag mal zu deinem Nachbarn. Beständig. Anhaltend. Weißglühend. Sagst du zu deinem anderen Nachbarn. Beständig. Anhaltend. Und weißglühend. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt lass uns noch mal kurz zusammen aufstehen, weil ich habe eine wichtige Frage. Ich glaube, das stehen wir noch mal alle zusammen auf. Und niemand schaut umher oder läuft umher jetzt gerade. Könnt ihr kurz die Pipi-Pause noch verschieben. Halleluja. Weil wir wollen einfach mal mit unserem Herzen, gerade jetzt in diesem Moment, noch einen Blick ehrlich auf den Herrn werfen und auf unser Herz werfen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du stellst fest, einfach in deinem Herzen, von dieser Liebe, von der Irina gesprochen hat, bin ich noch wie getrennt, ich bin wie abgeschnitten. Die Bibel sagt ja, dass in Christus uns nichts trennen kann von dieser Liebe, die in ihm ist. Und deswegen gibt es im Wesentlichen drei Gründe, warum das so sein kann, dass du heute Morgen wie an der Seite stehst oder wie abgeschnitten bist. Der erste Grund ist, weil du vielleicht noch nie Jesus Christus, der der Herr der Liebe ist, der die personifizierte Liebe ist, du hast ihn vielleicht noch nie bewusst in deinem Leben aufgenommen. Du hast diese Liebe noch nie aufgenommen. Die Bibel sagt, nicht von Natur aus sind wir Liebende, sondern die, die ihn empfangen haben, denen gab er die Macht, als Kinder Gottes zu leben. Denen gab er die Macht, in der Liebe zu leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast ihn noch nie bewusst in deinem Leben aufgenommen, dann glaube ich, gibt es keinen besseren Moment als jetzt, wo du diese Predigt über die Liebe gehört hast, über den Heiligen Geist gehört hast, wo du gerade jetzt in diesem Moment sagst, Jesus, komm du in mein Herz und ich nehme dich auf in meinem Leben. Und wenn dich das betrifft, wenn du hier bist heute Morgen, dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Und du darfst einfach deine Hand ausstrecken und mir ein Zeichen geben, sodass ich weiß, dass ich für dich beten kann. Auch wenn du über Livestream zuschaust, ich sehe zwar nicht deine Hand, aber ich nehme dich mit rein in das Gebet. Vielleicht bist du hier heute Morgen und das ist die zweite Möglichkeit. Und du hast vielleicht schon mal Jesus in deinem Leben aufgenommen, aber du bist durch die Umstände des Lebens und die Sorgen und so weiter und all die Dinge, du bist weggekommen von der Beziehung mit ihm. Und da ist nicht mehr dieser Frieden, da ist nicht mehr diese Ruhe in ihm. Du bist einfach getrennt von Jesus unterwegs gewesen in der letzten Zeit. Und du spürst heute Morgen, es ist einfach wichtig, dass du einen Neuanfang machst. Du startest neu. Dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Und dann darfst du mir auch gleich ein Zeichen geben und deine Hand heben. Und die dritte Gruppe von Menschen, die betroffen sein kann, ist, wenn du genau weißt, du bist heute Morgen hierher gekommen, aber da gibt es Sünde in deinem Leben, die dich trennt von Gott. Sünde gegen die Liebe, die du noch nicht bekannt hast, die du noch nicht ihm gegeben hast. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, jawohl, ich brauche diese Waschung von der Sünde. Ich brauche diese Waschung. Durch das Blut Jesus, sagt die Bibel, werden wir gewaschen. Das, was rot war wie Blut, wird weiß wie Schnee. Halleluja. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Deswegen, wenn du sagst, jawohl, heute Morgen, ich brauche hier einfach diesen Start. Ich brauche hier das Gebet, weil ich möchte hier nicht nach Hause gehen als einer, der sich getrennt fühlt von dieser wunderbaren Liebe in Jesus. Wenn dich das betrifft, wenn du hier bist vor Ort, dann ganz schnell, gerade jetzt, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, gib mir einfach ein Zeichen, ja? Gott sieht deine Hand da, mein Schatz. Halleluja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diesen Neuanfang machen. Ich möchte jetzt durchstarten. Ich möchte jetzt einfach, ja, Gott sieht auch deine Hand da hinten. Ich möchte jetzt wirklich, dass er mir meine Sünde vergibt. Ich möchte jetzt, dass er mich wäscht. Ich möchte jetzt mit ihm neu durchstarten. Ich möchte ihm mein Leben geben. Ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Weil ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Ja, Gott sieht auch deine Hand da hinten. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Gott ruft gerade jetzt. Also er zieht, das heißt im Wort Gottes, er hat mich mit Seilen der Liebe gezogen. Ja, Gott sieht auch deine Hand. Halleluja, er zieht uns mit Seilen der Liebe. Weil er möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht, sondern er möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass jeder diese Liebe kennenlernt. Er möchte, dass jeder wirklich in dieser Gemeinschaft mit der Liebe lebt. Er möchte, dass du wirklich diese Erfahrung machst, dass nichts und niemand dich mehr trennen kann von seiner Liebe. Halleluja. Halleluja. Also noch ein letztes Mal, ich frage noch ein letztes Mal, wer ist noch hier? Der sagt, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da jetzt mit mir und für mich betest. Dann streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sagen kann, Gott sieht auch deine Hand da ganz hinten. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da? ist noch jemand da. Wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Wenn du über Livestream zuschaust, wir nehmen dich mit rein. Du bist zwar nicht hier vor Ort, aber du kannst uns deine Mail schicken im Anschluss und sagen, jawohl, ich habe dieses Gebet auch mitgebetet. Ich bin da auch mit reingegangen. Ich möchte einfach jetzt alle diejenigen bitten, die ihre Hand gehoben haben hier im Raum, gerade jetzt, dass ihr ganz schnell einfach zu mir hier nach vorne kommt. Wir wollen hier zusammen beten. Ich möchte mit euch beten. Ich möchte ja die Hand auflegen persönlich. Ich möchte ein Gebet mit euch sprechen. Ja? Die Bibel sagt, wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet. Deswegen werde ich euch einfach ein Gebet laut vorsprechen. Und ihr sprecht es laut nach und dann lege ich euch die Hand auf. Und wir heißen immer herzlich willkommen. Kommt einfach nach vorne. Alle, die das betrifft, herzlich willkommen. Super, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Ich glaube, da drüben war noch jemand. Kommt einfach nach vorne, wenn euch das betrifft. Einfach keine Scheu, keine Angst. Wenn du deine Hand gehoben hattest, dann komm einfach noch nach vorne. Halleluja. Lass sie nicht abhalten. Ja, die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also hab keine Angst. Ja, herzlich willkommen auch hier. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib mal Jesus mal die Ehre. Er ist hier. Seine Liebe ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus. Lass uns mal alle zusammen im Raum nochmal unsere Augen schließen. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet laut vorsprechen. Und alle, die ihr hier vorne seid, sprecht es einfach laut nach. Hier, Alexandra übersetzt, oder sie bekommt die Übersetzung über den Kopfhörer. Ja, gut, wunderbar. Halleluja. Okay, also ich spreche laut ein Gebet und ihr sprecht es laut nach. Und dann möchte ich jedem Einzelnen persönlich die Hand auflegen. Und ihr werdet einfach die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die Waschung der Wiedergeburt. Jesus macht euer Leben neu, das Blut Jesu wäscht euch. Lasst uns zusammen beten, lasst uns sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht möchtest, dass ich getrennt von deiner Liebe lebe. Danke, dass du Jesus gesandt hast. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dich nicht den Herrn in meinem Leben habe sein lassen, wo ich fern von dir gelebt habe, wo ich gesündigt habe. Herr, vergib mir jede einzelne meiner Sünden, wo ich nicht in deinem Willen gelebt habe. Wasche mich durch dein Blut. Und ich danke dir, Vater, dass du jedem, der durch Jesus zu dir kommt, der Jesus als seinen persönlichen Herrn aufnimmt, die Macht gibst, ein Kind Gottes zu sein. Herr Jesus Christus, ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Gerade jetzt. Heiliger Geist, komm in mein Herz und mach Jesus lebendig in mir. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese kostbare Tochter Gottes. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Geist sie gerufen hast, mit Seilen der Liebe gezogen hast. Ja, ich habe dich je und je geliebt, sagt der Herr. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Und heute mache ich diese Verbindung mit dir. Und nichts und niemand wird dich mehr trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Halleluja. Danke, Vater. Danke für die Kraft deines Blutes, Herr. Die stärker ist, Herr, als die Macht der Finsternis, stärker ist als die Macht der Anklage, Herr. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Herr segnet dich gerade jetzt mit der Realität des neuen Lebens. Die Waschung der Wiedergeburt und die Kraft des Heiligen Geistes gerade jetzt, die dir die Liebe Gottes lebendig macht in jeder Situation, in Höhen, in Tiefen, in Umständen, in Bedrängnissen, in Zeiten, in denen es dir gut geht. Immer und überall wirst du dir seiner Liebe bewusst sein. In Jesu Namen. Jesu Namen. Und auch dich, meine Tochter, in Jesu Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ich halte dich meiner Rechten. Ich stärke dich. Ich helfe dir. In Jesu Namen. Jesu Namen. Danke, Vater, für diese Tochter Gottes, Herr. Danke, dass du gerade jetzt die Kontrolle über ihr Leben übernimmst, Herr. Über all die Umstände, über all die Nöte, Herr. Danke, dass ich es dir geben kann, Herr. Danke, dass sie loslassen kann, Herr. Loslassen und Gott lassen. Loslassen und dich machen lassen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Von heute an danke ich dir, Heiliger Geist, dass du die Kontrolle übernimmst über ihr Leben. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Und für euch alle, die hier nach vorne gekommen sind, sind noch ganz liebe Mitarbeiter von mir bereit, einfach nur weiter für euch zu beten, wenn ihr das möchtet. Die stehen jetzt gerade hinter euch. Die möchten euch auch noch was Kleines schenken. Schau mal, hier ist die Sabine für dich da. Ist, hier hinter dir ist, da ist der Dieter da. Schaut einfach mal hinter euch, genau. Da ist hier jemand, der Ukrainisch spricht, da, der hier mit ihr betet. Ja, Tatjana, okay, nimmst du sie mit. Okay, also Alexander, geh mit ihr einfach hin, Tatjana, okay. Halleluja. Und geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus. Ihr dürft nochmal rüber in den Gebetsraum gehen und dort wird einfach noch weiter für euch gebetet und dann bekommt ihr ein kleines Geschenk. Halleluja. Wow, ist Gott nicht wunderbar? Oh, Halleluja. Wie viele von euch lieben Jesus? Oh, come on. Lass uns ihm mal unsere Liebe ausdrücken. Jesus, wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben, hineinzusäen, in Liebe und aus Liebe hineinzusäen in diesen Boden. Ja, manchmal ist es so, dass in christlichen Kreisen, manchmal, ich weiß nicht warum, aber oder doch, ich weiß eigentlich schon warum, es liegt am falschen Verständnis. Sie mögen es nicht, wenn man über Finanzen spricht. Ja. Wenn man einen Eimer durchgehen lässt und Sammlung einnimmt, dann wollen sie am liebsten, dass man ganz diskret und ganz und einfach so mehr oder weniger verschämt sagt, ja, hier ist übrigens noch der Eimer und wenn ihr wirklich was übrig habt, dann könnte ja vielleicht so gut sein oder so irgendwas. Weißt du, ich glaube, dass es teilweise ein falsches Verständnis über Geben im Leib Christi gibt. Weißt du, wenn du jetzt heute Morgen hier gibst, wenn du hier hineingibst in diese Sammlung, dann gibst du nicht ein Almosen. Ja, Almosen sind Gaben für Arme und das ist auch wichtig. Und die Bibel sagt, wer dem Armen gibt, der leiht dem Herrn, er wird ihm seine Wohltat vergelten. Aber du hast jetzt nicht die Gelegenheit, ein Almosen zu geben heute Morgen, ja, wo du sagst, okay, was kann ich erübrigen, um jemand Armes zu helfen? Das ist eine wichtige Sache. Und schon gar nicht ist das, was wir jetzt tun, es ist nicht ein Almosen, aber es ist auch nicht, und da verstehen auch manche Christen es falsch, es ist auch nicht, dass wir irgendetwas bezahlen, verstehst du? Du kannst das, was Gott dir gegeben hat, sowieso nicht bezahlen. Es ist unbezahlbar. Das Geschenk Jesu ist unbezahlbar. Es geht nicht darum, irgendwas zu bezahlen. Du musst ja auch nicht überlegen, hey, wie viel muss ich geben, damit sie hier ihren Strom bezahlen können oder ihr Licht bezahlen können oder was auch immer oder ihre Angestellten bezahlen können oder sonst irgendwas. Weißt du, die Bezahlmentalität ist nicht die Mentalität, von der wir hier sprechen. Die Bibel spricht von was anderem. Sie spricht vom Gesetz von Saat und Ernte. Sie spricht davon, dass wir ein Saatkorn säen und sie spricht von einer Ernte, die durch dieses Saatkorn kommt. Ich vergleiche es immer gern damit. Weißt du, wenn du beim Aldi einkaufen gehst, dann gibst du Geld, um etwas zu bezahlen und du bekommst etwas für dein Geld. Ja, du bekommst nämlich das, was du bezahlt hast. Du bekommst genau das, was du bezahlt hast. Ja. Das ist so, wenn du auf eine Konferenz gehst, wir machen das ja nicht, wir machen keine Gebühren für Konferenzen, aber es ist nichts dagegen, bei Konferenzen Gebühren zu verlangen, dann bezahlst du mit dieser Gebühr einen Teil dessen, was du einfach an Leistung sozusagen erhältst. Ja. Das ist ein Bezahlen. Aber es gibt eine Dimension einfach des Gebens im Reich Gottes, das ist jenseits von Bezahlen. Das ist nämlich investieren. Weißt du, säen bedeutet investieren. Warum sät der Bauer Samen? Weil er genau weiß, hey, wenn ich ein Saatkorn sähe, dann bekomme ich am Ende eine komplette Ähre mit 30, 60, 100 Saatkörnern drin. Amen. Das heißt, dann ist ein Investieren. Dann ist sozusagen so, um in dem Beispiel mit dem Aldi zu bleiben, in dem Moment, wo du gibst, in das Reich Gottes, in seine Unternehmungen, in seine Projekte. Und wie von euch wissen, sein wichtigstes Projekt ist der Aufbau des Tempels. Amen. Und damit meine ich nicht ein Gebäude, sondern damit meine ich den Leib Christi. Amen. Das ist sein wichtigstes Projekt überhaupt. Ernte einbringen und den Leib Christi bauen. Ja, wenn du da hinein gibst, weißt du, dann bezahlst du nicht etwas, sondern du hast die Gelegenheit zu investieren. Und dann ist es so wie beim Aldi, du bezahlst nicht für eine bestimmte Dienstleistung und dann bekommst du mal kurz was und dann hast du kurzfristig einfach, was weiß ich, ein Stück Fleisch oder keine Ahnung, eine Knolle Knoblauch oder sonst irgendwas. Oder Zehe, besser gesagt, sag mal. Ja. Also du bekommst irgendwas für dein Geld, sondern es ist so wie wenn du bei Aldi, weißt du, ich glaube Aldi ist auch eine Aktiengesellschaft, wenn ich es richtig weiß, dann ist es so, wie wenn du in dieser Firma sozusagen Aktien erwirbst. Du wirst zu einem Teilhaber. Ja, du wirst zu einem Investor. Und wie viele von euch wissen, dass es besser ist, ein Investor bei Aldi zu sein, als ein Kunde? Weil Aldi ist ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen, habe ich mir sagen lassen. Die Gründer von Aldi sind die reichsten Leute in Deutschland. Ja, also ziemlich erfolgreich. Das heißt, wenn du investiert hast in dieses Unternehmen, und es ist eine Aktiengesellschaft, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ist, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch nicht, ist egal, dann hinkt der Vergleich. Aber auf jeden Fall, dann hast du investiert und dann bekommst du eine Dividende und zwar regelmäßig. Immer wieder neu, immer am Ende des Jahres bekommst du eine Dividende. Und das ist das, was Jesus sagt, das ist im Weltlichen, im Finanziellen das Bild von dem, was Jesus sagt, wer in einen guten Boden hinein sät, der wird ernten, und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ja, manchmal staunen Leute einfach, die mit uns hier bei Glory Life in Kontakt kommen, sie staunen manchmal darüber, wie großzügig wir sind in unserem Geben, gerade auch wenn wir in andere Dienste und andere Werke hinein investieren. Aber weißt du, ich habe nie unser Geben, auch mein persönliches Geben, ich sehe das nie als ein, also ich sehe, es gibt Geben, wo ich wirklich sage, okay, da gebe ich jemand Armes, der in Not ist, gebe ich einfach was, um ihn in seiner Not zu helfen. Ja? Und das ist eine gute Sache, in Nöten zu geben. Ja? Und das sollten wir tun und wir sollten da drin sein. Ja? Paulus hat es gesagt, wir haben, sind nicht müde darin geworden, den Bedürftigen zu geben. Ja? Aber weißt du, wenn ich in andere Dienste sähe, in andere Werke gebe, weißt du, dann tue ich das, weil ich ein Teilhaber sein möchte an dem Segen, der da fließt. Dann tue ich das als ein Investor. Und dann weiß ich, da fließt eine Dividende. Weißt du, und wenn dir das bewusst wird, dann wirst du nicht mehr verschämt irgendwie werden und komisch werden in dem Moment, wo irgendjemand was von Finanzen sagt, sondern dann wirst du sagen, hey, das ist meine Gelegenheit, um gesegnet zu sein. Ich meine, wir sprechen ja nicht oft über Finanzen. Heute ist zum Beispiel meine längste Opferrede in den letzten Monaten. Ja. Aber ich hatte irgendwie das so in meinem Herzen, also uns einfach wieder neu diese Perspektive zu geben, worum es geht, weißt du? Und das ist auch das Herz, mit dem ich gebe. Weißt du, wenn ich habe von vielen Diensten empfangen und habe von vielen Diensten Salbung empfangen. Und wenn ich da hingehe, weißt du, dann gehe ich mit einem Herzen, das investieren will. Verstehst du? Dann will ich investieren, weil ich will ein Teilhaber sein. Ich will Dividende empfangen. Weißt du, nicht im Sinne von, ja, okay, ja, dann sind sie alle, okay, sind alle irgendwie geschäftsmäßig unterwegs oder so. Nein, weißt du, es ist ein anderes Herz. Ein Investorherz gibt anders als einer, der was bezahlt oder jemand, der sagt, okay, ich sehe eine Not und dann helfe ich der Not ab. Ich möchte dich wirklich einladen. Sei einer, der den Nöten von anderen abhilft. Sei auch einer, der seine Rechnungen bezahlt. Amen. Seine Steuern bezahlt, okay? Sei einer, der ehrlich ist, der aufrichtig ist, der die Dinge richtig macht. Aber sei auch ein Investor in die Dinge des Reiches Gottes. Amen. In diesem Sinne, ich möchte dich ermutigen, frag den Heiligen Geist heute Morgen, was darf ich investieren heute Morgen einfach in sein Werk, hier in die Glory Life Bewegung. Wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann hast du eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl, die du verwenden kannst. Dann darfst du es ausfüllen und dann in den nächsten Tagen überweisen. Die Kontonummer ist drauf. Ansonsten darfst du ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, hast du ebenfalls die Möglichkeit zu investieren. Da werden dir die Möglichkeiten eingeblendet. Du kannst entweder per Überweisung geben oder du kannst per Kreditkarte geben oder du kannst per PayPal geben, also nutz die Gelegenheiten. Sei ein Investor, tu es in diesem Glauben, ich investiere und 30, 60, 100-fach fließt. Nicht nur im Bereich Finanzen übrigens, ja. Also mach da nicht die finanzielle Rechnung auf, ja. So, ich habe jetzt 100 Euro investiert, jetzt erwarte ich aber auch 10.000 Euro auf meinem Konto, ja. Weißt du empfängst es in jeglicher Form. Ich sage nicht, dass Finanzen ausgeschlossen sind, gehört auch dazu, aber es ist viel umfassender. Das Segen Gottes ist viel umfassender. Amen. Lasst uns die Eimer rumgehen, lasst uns geben. Halleluja. Während ihr gebt, möchte ich euch nur kurz wie immer einige der aktuellen Zeugnisse vorlesen, was so reingekommen ist, was Gott alles tut. Gott ist so mächtig am Wirken überall. Hier haben wir ein Zeugnis bekommen, gerade gestern, von einem Mann aus der Schweiz, der bei unseren letzten Heilungsräumen dabei war im April, am 5. April. Und er schreibt hier, seit mehr als 10 Jahren litt ich an Darmbeschwerden. Täglich kämpfte ich mit Verstopfung und Blähungen. Auch nach ärztlicher Abklärung und mehreren Untersuchungen erhielt ich keinen Befund. Weder gesunde Ernährung noch chemische oder pflanzliche Medizin brachten Besserung. Am 5. April 2025 besuchte ich zusammen mit meiner Frau, sie nimmt an der Glory Life Schule teil, die Heilungsräume in Filderstadt. Im zweiten Heilungsraum wurde für mein Gesundheitsproblem gebetet. Ab sofort nahm ich keine Medizin mehr, das hat ihm offensichtlich der Heilige Geist so gesagt. Am nächsten Tag waren die Darmprobleme komplett verschwunden. Es sind nun 5 Wochen vergangen und ich genieße ein gutes Körpergefühl. Die Beschwerden sind nicht zurückgekehrt. Danke, Jesus, unser Heiler. Halleluja. Grüße aus der Schweiz. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Hier ein Zeugnis aus einem unserer Gloryhäuser hier in Stuttgart. Eine Gloryhaus-Teilnehmerin hat im Pflegedienst einen 90 Kilogramm schweren Mann vom Bett hochgehoben. Dabei hat sie sich ihre Wirbelsäule so massiv verletzt, dass sie nach diesem Unfall massive Schmerzen hatte und sich kaum bewegen konnte. Als wir im Glory House davon erfuhren, haben wir zu dritt am nächsten Tag diese Frau besucht. Wir haben an der Tür geklingelt. Sehr lange hat keiner uns die Tür aufgemacht, weil unsere Schwester kaum laufen konnte. Als sie die Tür aufgemacht hat, war sie total verbogen und konnte nicht gerade stehen. Wir haben sofort die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Die Kraft Gottes war sehr stark. Unsere Schwester wurde nach diesem Gebet sofort geheilt, konnte ohne Schmerzen laufen und hatte wieder einen geraden Rücken. Die Kinder unserer Schwester waren so glücklich, dass sie sagten, diese Frauen sollten öfter zu uns kommen. Halleluja. Danach, Halleluja, pass auf, es ging noch weiter, war nur ein Overflow. Danach waren wir bei einer Grillparty und haben dort für einige Menschen gebetet. Gott hat viele Menschen von Rückenproblemen freigesetzt. Danke, Jesus. Amen. Das ist eine göttliche Grillparty. Halleluja. Preist den Herrn.